Wellen kreuzen unseren Weg, so viele sind's am Tag. Doch da ist mal einer, den man wirklich mag. Und das wird ein großes Gefühl, dagegen kommt man nicht an. Eines schönen Tages sagt man zu ihm dann: Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Ach, sag, was willst du? Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Nur dich, immer zu. Antwort, nach der man fragt.